Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 4, Dresden, 9. Juli 1790. Nur ein paar Zeilen, um dir zu melden, dass der Hofrat von Beulwitz mit den beiden Prinzen hier gewesen ist. Leider aber habe ich weniger mit ihnen zusammen sein können, als ich gewünscht hätte. Sie kamen den Sonnabend nach Tische. Sonntags früh fuhren wir nach Freiberg, um Dorschen einzuholen, und kamen erst dienstags zurück. Mittwochabend waren sie bei uns auf dem Weinberge, kamen aber spät, weil sie in Pillnitz bei der Oper gewesen waren und fanden uns in sehr zahlreicher Gesellschaft. Die Herzogin von Kurland mit ihrem Gefolge und Elisa waren bei uns. Dorschen hat der Herzogin sehr gefallen und sie ist auch gegen uns sehr zuvorkommend. Gestern vor Tische konnte ich die Prinzen noch zu Graf führen, und sie fanden alle dein Bild sehr ähnlich. Hofrat Beulwitz scheint ein feiner, gebildeter Mann zu sein, und ich habe bedauert, ihn nicht mehr benutzen zu können. Aber die Freiberger Reise war eine längst abgeredete Sache und dazu bestimmt, die Herzogin dort ungestörter kennenzulernen. Die Prinzen habe ich zu wenig gesprochen, um über sie urteilen zu können, doch schien der Ältere viel Interesse für Kunst zu haben. Lebe wohl für heute. M. und D. grüßen schönstens und empfehlen sich nebst mir deiner Gattin. K.